16 Uhr am Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Aus dem Studio Ansage begrüßt euch Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Anlässlich der Gedenkkundgebung des Jahrestages der Ermordung von Silvio Meier waren wir mit dem Mikrofon in Friedrichshain unterwegs und wir haben einige Stimmen aufgenommen zu dem Erinnern an Leute, die von Nazis ermordet wurden, aber auch an die Umstände, die in den 90er Jahren, in den frühen 90ern dazu führten, dass so viele rechte Gewalttaten passierten und im Vergleich dazu, was jetzt mit einer organisierten faschistischen Partei in den Parlamenten jetzt gerade Phase ist. Und erschreckend viele Parallelen tun sich da auf, wenn wir diesen Beiträgen lauschen. Und das wird heute ein Sendeschwerpunkt unter dem Titel Antifa heißt Angriff erinnern an Silvio Meier und die vielen anderen, die von Nazis ermordet wurden. Einen weiteren Teil nimmt unser Serviceteil ein. Wir haben natürlich einen Demo-Ticker. Es gibt einige Kundgebungen und Demos gegen Gentrifizierung und Verdrängung und zur Unterstützung bedrohter Projekte. Das gleiche wird auch in den Veranstaltungshinweisen sich abbilden. Und statt einer Kolumne von Mumia Abu-Jamal haben wir heute mal einen aktuellen Bericht über ihn. Denn einiges passiert da. Es gibt Vorphasen eines möglichen Revisionsverfahrens, das ihm nach beinahe 38 Jahren Haft, er hat ja am 9. Dezember, also am kommenden Montag, seinen 38. Haftjahrestag. Nach dieser extrem langen Zeit ist durchaus möglich, dass demnächst etwas passiert, das seine Zellentüren öffnen und ihm den Weg in die Freiheit ermöglichen könnte. Darüber hört ihr heute in der Sendung. Das ist unheimlich viel, was wir da vorbereitet haben. Wir werden wahrscheinlich kaum Musik spielen können. Ein ganz kleines bisschen Radau sei uns gestattet und dann geht's los. Hay que luchar, luchar. ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar, luchar. Por ella. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar, luchar. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Am 21. November 1991 wurde Silvio Meyer auf dem U-Bahnhof Samariterstraße in Berlin-Friedrichshain von jungen Nazis erstochen, weil er sich ihnen in den Weg gestellt hatte, weil sie mit Nazi-Aufnähern auf den Klamotten dort durch den U-Bahn liefen und sie konfrontiert hatte, was das sollte. Jedes Jahr am 21. November findet seitdem ein Gedenken direkt auf dem U-Bahnhof auf der Plattform statt, wo Silvio ermordet wurde. Und natürlich ist er nicht der Einzige, der damals ermordet wurde oder seitdem von Nazis ermordet worden. Die Liste ist sehr, sehr lang, bundesweit weit über 200 Menschen. Allein in Berlin sind es wahrscheinlich 18, die in den letzten Jahren von Nazis ermordet wurden. Auf dem Gedenken in diesem Jahr gab es viele Redebeiträge, die auf eine erschreckende Parallele hinweisen von den frühen 1990er Jahren und der jetzigen Zeit, was Gewalt von rechts, Pogrome, aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz desgleichen angeht. Es gibt einen parlamentarischen Arm dieser faschistischen Gewalttäter inzwischen und es gibt allen Anlass, sich antifaschistisch zu engagieren und gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir dem entgegentreten können. All das wird in den Reden zum Ausdruck gebracht. Wir wollen euch einfach mal 4 Stück heute hier vorspielen in der Sendung als Schwerpunkt und damit anschließen an das historische Gedenken, was wir in der vorletzten Sendung hatten, als es um die Pogrome und Deportationen aus Berlin-Moabit ging, eine Kundgebung an der Lavezzostraße, die Anfang November stattfand. Jetzt hier also eine antifaschistische Kundgebung mit vielen Gedanken, über die es sich lohnt, auch heute 2019 mal genau nachzudenken, denn das sind ganz aktuelle Fragen, mit denen wir hier zu tun haben. Und daher jetzt heute dieser Sendeschwerpunkt. Ja, es gibt im Zuge zu dieser Veranstaltung und auch zu der Demo immer wieder die Frage, ist es notwendig, diese Traditionen aufrechtzuerhalten? Ist es notwendig, dieses Gedenken aufrechtzuerhalten? Und natürlich, es ist notwendig, dieses Gedenken aufrechtzuerhalten. Und es ist notwendig, daran zu erinnern, gerade in diesen Zeiten, in denen Hetze und Hass wieder so populär geworden sind. Und Silvio war jemand, der aufgestanden ist gegen diesen Hass und gegen diese Hetze. Und es ist wichtig, daran zu erinnern, weil es uns Mut macht, selber gegen diesen Hass aufzustehen, aber auch zu wissen, dass es uns unter Umständen auch das Leben kosten kann. Und es ist wichtig zu wissen, dass wenn so etwas passiert, andere Leute diese Gedanken weitertragen und sich daran erinnern, diese Gedanken nicht sterben lassen. Ich lese jetzt den ersten Redebeitrag vor, die Eröffnungsrede, die Genossinnen und Genossen von der A2B geschrieben haben. Liebe Freundinnen, liebe Antifaschistinnen, wir gedenken heute Silvio Meyer, der hier im U-Bahnhof Samariterstraße am 21. November 1992 von Neonazis erstochen wurde. Dieser Tag mahnt uns jedes Jahr, wie hoch der Preis für politisches Engagement gegen Faschismus sein kann. Dieser Tag erfüllt uns jedes Jahr mit Trauer, Betroffenheit und Wut. Freundinnen, Bekannte und Angehörige verloren damals einen engen Freund, Mitstreiter und Vater. Silvio Meyer musste sterben, weil er das öffentliche Auftreten von Neonazis nicht duldete. Am Abend des 21. November 1992 sprach Silvio Meyer und seine Freundinnen hier im U-Bahnhof eine Gruppe junger Neonazis auf ihre rechten Aufnäher an. Aufnäher, auf denen übrigens steht: Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, was heute in weite Teile der CDU gang und gäbe ist. Das darf man ja wieder sagen und mit Stolz wird es gesagt. Mit drei Freundinnen waren sie auf dem Weg zu einer Party auf dem U-Bahnhof Samariterstraße, trafen sie auf eine Gruppe junger Neonazis, von denen einige diese Aufnäher eben trugen. Im Zuge der Auseinandersetzungen zogen die Neonazis ein Messer und stachen auf Silvio Meyer und seine Freundinnen ein. Silvio starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Bereits am Tag nach seiner Ermordung richteten seine Freundinnen und Aktivistinnen eine Mahnwache am U-Bahnhof ein. Medien und Polizei versuchten lange, die Hintergründe der Tat zu vertuschen und stellten den Mord als eine Auseinandersetzung rivalisierender Jugendbanden dar. Erst durch die kontinuierliche Intervention von Freundinnen und Angehörigen wurde die politische Bedeutung des Mordes in die Öffentlichkeit gerückt. Silvio Meyer ist nur ein Name in einer langen Liste an Opfern rechter Gewalt. Wir gedenken an dieser Stelle ausdrücklich auch den vielen bekannten und den namenlosen Opfern rassistischer und faschistischer Gewalt. Nur wenige der hier Anwesenden kannten Silvio Meyer persönlich. Auch wir kannten ihn nicht. Es fällt uns deswegen schwer, Worte über ihn als Person zu finden, jedoch welche über sein hinlänglich bekanntes politisches Engagement. Silvio Meyer engagierte sich in linken, selbstorganisierten Bewegungen der späten 80er und frühen 90er Jahre. Er war in den linken DDR-Opposition aktiv, hat die Umweltbibliothek mitgegründet, das Element of Crime-Konzert 1987 in der Zionskirche mitorganisiert und war Teil der HausbesetzerInnen-Bewegung in Ost-Berlin. Bereits beim Element of Crime-Konzert war er mit einem Angriff von Neonazis konfrontiert. Angesichts des erstarkenden Rassismus und Neofaschismus im sogenannten wiedervereinten Deutschland stellte er sich Neonazis aktiv entgegen. Sein Engagement kostete ihn am 21. November 1992 sein Leben. Wenige Tage nach der Tat, am 23. November 1992, kam es in der Kleinstadt Mölln zu einem schweren Brandanschlag auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Im Feuer starben damals drei Menschen. Auch die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen lagen nur wenige Monate zurück. Im Mai 1993 gipfelte dies in der faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Der Staat beugte sich dem rechten Terror bzw. nahm die rassistischen Übergriffe dankbar auf, um damit Politik gegen die Schwächsten der Gesellschaft zu machen. Staat und Nazis Hand in Hand, hier steht jetzt als Fragezeichen. Staat und Nazis Hand in Hand. Lange schien es schwer zu glauben, dass solche Zustände wie in den frühen 90ern wieder möglich werden. Die vergangenen Jahre haben dies auf bittere Weise Lügen gestraft. Seien es die unzähligen Angriffe auf Geflüchtetenheime, die Wahlerfolge der AfD oder das zutiefst rassistische Klima dieser Gesellschaft und ihrer vermeintlich demokratischen Mitte. Die Zeichen der Zeit zeigen erneut, dass dies alles nicht losgelöst voneinander betrachtet werden darf. Die Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart mahnen uns, aktiv zu werden und zu handeln. Aktiv werden und handeln, wenn Neonazis und Rassistinnen aufmarschieren, ihre Strukturen aufdecken und dafür zu sorgen, dass sie handlungsunfähig sind. Aktiv werden und handeln, wenn Rassismus uns im Alltag begegnet. Aktiv werden und handeln heißt auch, in solidarischen Zusammenhängen füreinander einzustehen, nicht zu schweigen, hinzusehen, einzugreifen und zu streiten. Aktiv zu sein und zu handeln bedeutet, alles zu verändern und für eine Gesellschaft in Freiheit und voller Solidarität zu kämpfen. Erinnern heißt kämpfen, Antifa heißt Angriff. Danke, dass ihr da seid. Auch von meiner Seite hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Es ist ein trauriger Anlass, weshalb wir heute alle hier sind. Auf dem Weg hierher muss ich auch drüber nachdenken, dass ich muss an das erste Mal denken, als ich an diesem Ort war, als ich damals mit meiner damaligen politischen Gruppe die Mahnwache organisiert habe. Und ich muss auch an die Leute denken, mit denen wir damals das alles gemeinsam organisiert hatten. Und es war auf jeden Fall schön, nochmal drüber nachzudenken. Seitdem hat sich auch vieles verändert. Es hat sich politisch und auch persönlich bei einigen von uns einiges geändert. Ich muss auch feststellen, dass es eine Sache gibt, die gleich geblieben ist. Das sind genau das, was ich sehe einfach. Ich sehe viele Leute hier, die mich politisch begleitet haben in den letzten Jahren. Und ich sehe hier auch viele Menschen, die wahrscheinlich seit Silvios Ermordung jedes Mal an diesem Tag sich hier gemeinsam treffen. Und ich sehe auch viele neue Gesichter und das finde ich schön. Das macht Mut und es würdigt auch das Gedenken an Silvio. Silvio wurde ermordet, weil er Antifa war. Und dieses Schicksal teilen seit der sogenannten Wiedervereinigung fast 200 Menschen. Das ist natürlich, ja, das ist krass, weil in den allerwenigsten Fällen heißt es dann ermordet von Neonazis. In vielen, vielen Fällen hieß es ermordet, weil wegen Auseinandersetzung sozusagen zwischen Jungbanden, wie es in Silvios Fall der Fall war, oder es wurde sich lange schwer getan, rassistische Motive wie bei den Mordanschlägen in Mölln, in Solingen und auch in Kempten, genau diese Motive zu identifizieren. Ähnliches erlebte man auch bei Ahmed Bahir und auch bei Kamal Gilade in Leipzig. Die Liste ist sehr lang, ich kann all diese Namen nicht nennen. Neonazistische Morde irgendwie bei obdachlosen Menschen. Oft wurde gesagt, naja, gelangweilte Jugendliche, also es wurde alles erklärt mit irgendwelchen gelangweilten Jugendlichen, die einfach ein paar Assis klatschen wollten und das alles. Wie eines dieser Schicksale war auch das von Rolf Schulze. All diese Menschen wurden ermordet, weil sie entweder keine Lust auf den Nazi-Scheiß hatten, weil sie migrantisch waren oder nicht deutsch genug waren oder einfach so, weil für Nazis Menschenleben eh nicht so viel Wert hat. Und deshalb verbindet diese Mahnwache mit mir auch so vieles. Sie verbindet das Gedenken an Silvio mit dem Gedenken an allen von Neonazis Ermordeten. Das wiederum verbindet dieses Gedenken mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der letzten 30 Jahre in Ost und West, in denen ploppen immer wieder Momentaufnahmen auf, die für eine antifaschistische Jugendkultur, aber auch Kultur sehr, sehr wichtig waren und auch sehr vielversprechend waren und das eigentlich auch immer noch sein sollten. Dieser Ort ist nicht nur voller Erinnerungen, weil hier ein Mord stattfand, sondern dieser Ort steht auch für jenes Leben, das Silvio gut gefunden hätte, nämlich ein Leben ohne Neonazis, ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Hier sprachen oft Genossen und Genossinnen, die wir aus ganz Europa kannten. Hier sprach ein Genosse von Dax, der auch von Faschisten in Italien ermordet wurde. Hier haben wir antifaschistische Grußworte aus Italien, aus Griechenland, aus Frankreich, aus Kroatien und Schweden vorgelesen. Hier wurde mehrfach diese Gedenktafel hinter mir beschädigt. Und hier finden sich auch Hinweise zur Silvio-Meyer-Straße. Das war auch eine Initiative vor ein paar Jahren, die dafür gekämpft hat, dass es eine Silvio-Meyer-Straße gibt. Wie ihr seht, ist es sozusagen für mich, aber auch für viele von uns hier ein Ort, der so vieles gleichzeitig auch bedeutet. Und auch im Hinblick, jetzt nochmal ganz kurze Sätze, auch im Hinblick auf die am Samstag stattfindende Demo. Es heißt, also ich finde es grundsätzlich sehr gut, wenn es wieder eine Demo gibt. Ich würde das auf jeden Fall begrüßen. Das hat letztes Jahr auf jeden Fall gefehlt. Das Demo dieses Jahr heißt Antifa heißt Liebe und ich war so ein bisschen verwirrt, als ich das alles selber gelesen habe, weil egal von wie viel Liebe nun die Rede ist, Antifa hatte irgendwie auch nicht wirklich viel damit zu tun. Also Antifa hatte immer die Aufgabe, linke, aber auch migrantische Räume zu schützen und bestenfalls zurückzuerobern. Und zwar auch wirklich mit allen Mitteln. Und Antifa hatte immer irgendwie mit Selbstschutz zu tun und dieses Verständnis von Antifa, also auch von diesem radikalen Antifaschismus, darf nicht ausgebleicht werden in wir haben uns alle lieb und es ist alles gut und es wird alles gut, weil es ist eigentlich auch alles überhaupt nicht gut. Wenn wir jetzt sozusagen diesen Schutz, diesen Selbstschutz, diese Selbstverteidigung in die Hände all jener legen, also der Staatsmacht sozusagen, dann die sozusagen die Staatsmacht, die sozusagen auf allen Ebenen versagt hat, dann ist es scheiße, weil das, was wir am Ende bekommen werden, werden sein ein paar Uwes, eine traurige Beate und noch viel mehr tote Migranten und Antifas. Und deshalb müssen wir dafür Sorge tragen, antifaschistischen Schutz als notwendiges Mittel und auch Antifaschismus als kompromisslos zu verstehen. Das heißt auch, und es richtet sich auch an Berliner Antifa-Gruppen, auch an die radikale Linke Berlin, dass bei all den Widersprüchen, die es gibt, die ich auch persönlich sehe, muss einfach diese Demo wieder mit Leben gefüllt werden. Diese Demo muss wieder stattfinden. Denn es geht dabei sozusagen nicht nur um Silvio Meyer, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht gerade auch darum, dass wir gerade dabei sind, auch eines der wichtigsten Kämpfe zu verlieren. Deshalb und in diesem Sinne für mehr Antifaschismus, für mehr richtigen Antifaschismus. Antifa heißt Angriff und nichts anderes. Aus dem Studio Ansage der Kreuziger Straße hört ihr gerade die Sendung Radioaktiv Berlin, hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Die bisher gehörten Beiträge und auch was jetzt in den nächsten Minuten noch kommt, haben wir aufgenommen am 21. November auf der U-Bahn-Station Samariterstraße auf der Linie U5 in Friedrichshain. Es war eine Gedenkveranstaltung für den am 21. November 1992 ermordeten Friedrichshainer Silvio Meyer. Er wurde von Nazis ermordet. Viele Menschen wurden damals ermordet, aber auch heute von Rechts-Nazis, von Faschisten. Und auch die gesellschaftlichen Umstände, die damals diese Morde möglich machten und das, was jetzt zum Beispiel organisiert in Parlamenten sitzt und auch die Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Polizei, von staatlichen Institutionen mit der organisierten Rechten, die sind erschreckend ähnlich oder haben sich in eine Richtung weiterentwickelt, die es genauer zu betrachten gilt. Und da haben wir jetzt noch ein paar weitere Beiträge von dem Tag hier vorbereitet und die hört ihr jetzt. Ich würde dann weitermachen mit einem Redebeitrag von der radikalen Linken Berlin. Sie schreiben: Liebe Genossinnen, liebe Genossen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Heute gedenken wir nicht nur Silvio Meyer, sondern wir möchten auch an all die anderen Menschen erinnern, die von Neonazis ermordet wurden. Seit 1990 sind in Deutschland mehr als 200 Menschen von Faschisten getötet worden. Anfang der 90er Jahre wütete ein rassistischer Mob in Ost und West, der Flüchtlingsunterkünfte anzündete, Menschen, die nicht ins rechte Weltbild passten, durch die Straßen jagte und ermordete und ein Klima der Angst erzeugte. Und wie reagierte der Staat? Er kapitulierte vor dem rechten Mob. Am 6. Dezember 1992 wurde mit den Stimmen der CDU, CSU, FDP und SPD das Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft. Seither gilt die sogenannte sichere Drittstaatenregelung. Diese besagt im Wesentlichen, dass in Deutschland kein Asylantrag gestellt werden kann, soweit die betroffene Person über einen sicheren Drittstaat eingereist ist. Praktischerweise wurden sämtliche Staaten rund um Deutschland zu sicheren Drittstaaten erklärt, sodass es seit 1992 faktisch kaum noch möglich ist, in Deutschland erfolgreich Asyl zu beantragen. Heute zeigen sich wieder viele Parallelen zu den 90er Jahren. So gehören Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in den letzten Jahren wieder zur traurigen Tagesordnung. Rassismus wird mehr und mehr salon- und mehrheitsfähig. So geht beispielsweise eine Studie der Uni Leipzig davon aus, dass fast jeder dritte Deutsche Vorurteile gegenüber Migrantinnen hat. Ein Wert, der seit über 20 Jahren in verschiedenen Studien in etwa gleichbleibend ist. Aber aktuell wittert dieses Drittel wieder Morgenluft und Sprüche und Thesen, die vor 10 bis 15 Jahren noch mit einem Rausschmiss aus der Kneipe geendet hätten, scheinen heute wieder sack- und diskutierbar. Es gibt also nicht unbedingt mehr Rassisten als noch vor 10 bis 15 Jahren, aber sie trauen sich mehr und finden mehr gesellschaftliche Resonanz, ganz so wie Anfang der 90er Jahre. Teilweise erleben wir heute auch noch Steigerungen im Vergleich zu Anfang der 90er Jahre. Mittlerweile sitzt mit der AfD eine neofaschistische Partei im Bundestag und allen Landesparlamenten und kann von dort völlig legal die rechte Szene mit Steuergeldern finanzieren und ihre Hetze verbreiten. Kaum eine Talkshow, zu der die AfD nicht eingeladen wurde und damit suggeriert wird, dass sie diskussionsfähige Positionen vertreten. Zahlreiche ehemalige und aktive Neonazi-Funktionäre haben als AfD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen bezahlten Rahmen für ihre Hetze gefunden. Und wenn selbst deutsche Gerichte urteilen, dass der Spitzenkandidat der AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen als Faschist bezeichnet werden darf, spricht dies Bände. Trotz und wegen dieser klaren inhaltlichen Positionierung auf Rassismus und Chauvinismus ist die AfD von knapp einem Viertel aller Wählerinnen in Thüringen gewählt worden und steht in bundesweiten Umfragen bei ca. 15%. Das faschistische Netzwerk NSU konnte bis zur eigenen Selbstenttarnung völlig unbehelligt jahrelang unter den Augen des Verfassungsschutzes bzw. mit dessen Hilfestellung mindestens 10 Menschen ermorden. Und es wird die staatliche These von den 3 Einzeltätern entgegen aller Indizien aufrechterhalten. Im besten Fall war der Staat trotz millionenschweren Repressionsapparat schlicht unfähig. Und im schlimmsten Fall hat der Staat eine Neonazi-Terrorgruppe aufgebaut und bewaffnet. Allein in diesem Jahr gab es mindestens 3 faschistische Morde, Walter Lübcke in Kassel und Jana und Kevin in Halle. Und auch in diesen Fällen gibt es jede Menge Ungereimtheiten bezüglich des Versagens der Polizei und Ermittlungsbehörden. Und selbstverständlich handelt es sich wieder um verwirrte Einzeltäter. Währenddessen sterben tagtäglich Menschen an den EU-Außengrenzen beim Versuch, in Europa ein besseres Leben zu finden. Und die, die es schließlich nach Deutschland schaffen müssen, unter erniedrigenden Bedingungen in Sammelunterkünften hausen und jederzeit mit der Abschiebung oder mit rassistischen Übergriffen rechnen. Und wie in den 90er Jahren reagiert der Staat mit weiteren Einschränkungen des faktisch kaum noch existenten Grundrechts auf Asyl. Abschiebungen werden erleichtert, Abschiebehaft ausgeweitet, immer mehr Staaten werden zu sicheren Herkunftsländern erklärt, in die trotz Bürgerkriege, staatlicher Verfolgung und Hunger abgeschoben werden darf. Und auch die Medien berichten begierig über sogenannte Asylbetrüger und Sozialschmarotzer und tragen so zu einer gesellschaftlichen Stimmung bei, die die Hintergrundmusik für die Morde in Kassel und Halle bildet. Wir als radikale Linke dürfen diese Zustände nicht einfach so hinnehmen. Wir müssen jede Form von Rassismus, Antisemitismus und faschistischer Ideologie entschlossen und gemeinsam entgegentreten. Die Geschichte hat mehr als einmal gezeigt, dass wir uns hierbei nicht auf den Staat verlassen dürfen. Es liegt an jeder und jedem Einzelnen einzuschreiten und laut und entschlossen Nein zu sagen. Egal ob auf der Straße, in der Kneipe, im Stadion. Dies können wir nur gemeinsam tun. Wir müssen uns zusammentun, uns vernetzen und uns organisieren. Im Kiez, im Betrieb und im Verein. Gemeinsam müssen wir die gesellschaftlichen Verhältnisse angehen, die Rassismus und Neonazismus reproduzieren und ermöglichen. Ein System, welches auf Ungleichheit, Konkurrenz, Ausbeutung von Mensch und Natur basiert, wird zwangsläufig Unterdrückungsideologien wie Rassismus, Sexismus, Homophobie etc. reproduzieren. Ein solches System kann aus unserer Sicht nicht reformiert werden, sondern muss schnellmöglich überwunden werden. Diese Überzeugung teilen wir mit Silvio Meyer. Sein Tod bleibt uns Verpflichtung. Erinnern heißt kämpfen, kein Vergeben, kein Vergessen, Antifa heißt Angriff, Kapitalismus abschaffen. Was dann passiert ist, wissen wir ja. Die Demos und so weiter. Und ich habe darüber nicht gleich ein Lied gemacht, weil ich gedacht habe, nee, hinterher gibt es noch ein Lied. Nee. Und dann habe ich doch eins gemacht, weil ich dachte, das will ich auch nicht vergessen, was da passiert ist. Freitagnacht wird Silvio ermordet von stolzen Deutschen, die sich später selber stellen. Woanders zündet er für einen Mann an und am Sonntag Brandanschlag in Mölln. Drei türkische Menschen verbrennen. Heil Hitler schreit so ein Schwein durchs Telefon. Wahrscheinlich unpolitische Taten von Einzeltätern, das kennen wir doch schon. Scheiß Rassisten, Nazi-Pakt, Blut und Ehre. Unseren Hass, den könnt ihr haben, unser Lachen kriegt ihr nicht. Und wir werden weiterkämpfen, das kann nicht nur friedlich sein. Auch wenn es gefährlich ist, mischen wir uns wieder ein. Und wieder jede Menge Demos. Antifaschistisch entschlossen vehement. Und das einzige erfreuliche Ereignis dieser Tage, ein rechter Jugendclub, der brennt. Doch auch das macht niemanden mehr lebendig. Und die Faschisten hören deshalb nicht einfach auf. Aber manchmal ist es besser anzugreifen, sonst kriegst du ständig zuerst eins drauf. Scheiß Rassisten, Nazi packt Blut und Ehre widerlich. Unseren Hass, den könnt ihr haben, unser Lachen kriegt ihr nie. Und wir werden weiter kämpfen, das kann nicht nur friedlich sein. Auch wenn es gefährlich ist, mischen wir uns wieder ein. Sterben, die werden weiterleben, in unseren Kämpfen, unseren Herzen sowieso. Und die, die leben, die müssen weiterkämpfen, bis hin zum Sieg vielleicht mal irgendwann irgendwo. Aber gilt es wohl auch darauf zu achten, und ich hoffe, dass das noch so viele kapieren, dass wir nicht mal so skrupellos werden, wie diese Nazis oder die, die uns regieren. Scheiß was ist ein Nazi, pack Blut und Ehre widerlich. Unser Hass, den könnt ihr haben, unser Lachen kriegt ihr nie. Und wir werden weiterkämpfen, das kann nicht nur friedlich sein. Auch wenn es gefährlich ist, mischen wir uns wieder ein. Hallo, ich werde einen Redebeitrag der Northeast Antifa näher vorlesen. Heute vor 27 Jahren wurde Silvio Meyer hier am U-Bahnhof Samariterstraße von Nazis ermordet, da er als politischer Linker von ihnen als Feind angesehen wurde. Seitdem fand jedes Jahr eine Mahnwache statt, außerdem gab es Demonstrationen und andere Formen der Gedenkarbeit. Wieder lebendig macht ihn das nicht, auch sind die Faschisten weiterhin eine Gefahr und auch in Form der AfD leider gesellschaftlich auf dem Vormarsch. Aber zumindest hat die Gedenkarbeit für Silvio Meyer dazu geführt, dass Silvio in Erinnerung bleibt und seine Mörder nicht die Deutungshoheit haben. Die Existenz einer Gedenktafel für Silvio wurde über Jahre gegen alle Widerstände verteidigt. Gegen die BVG, die sie abmontierte, und Nazis, die sie stahlen und beschädigten. Sie hängt auch heute hier und erinnert an Silvio Meyer. Und das immer noch ohne jegliche staatliche Genehmigung. Mittlerweile sind auch eine Straße und ein Preis für Zivilcourage nach ihm benannt. Dies wurde zum Teil als Personenkult kritisiert, genauso wie der Eventcharakter der Demonstrationen öfter in der Kritik stand. Sicherlich auch häufig zu Recht. Aber, und das gilt es festzuhalten, Silvio Meyers Name und diese Tat sind dadurch einer größeren Öffentlichkeit ein Begriff. Das ist ein Erfolg jahrelanger Arbeit. Leider gilt dies nicht für alle Menschen, die seitdem durch Faschisten und Faschistinnen ums Leben gekommen sind. Seit 1990 waren es mindestens 18 Menschen allein in Berlin, die durch Rechte ermordet wurden. Einige von ihnen werden bis heute vom Staat nicht als solche anerkannt. Viele von ihnen finden in der öffentlichen Wahrnehmung keinen Platz und bleiben auch von linker Szene und Zivilgesellschaft kaum beachtet. Die Gründe, weshalb sie ins Visier geraten sind, sind vielfältig. Aufgrund von Rassismus, wegen dem Hass auf Obdachlose und Erwerbslose, aufgrund von Frauenfeindlichkeit oder, wie im Fall von Silvio, weil er Linker war. Einig ist ihnen, dass die Menschen mit ihnen einer individuellen Biografie waren, die es wert sind, dass man sie nicht vergessen sollte. Auch dann, wenn sie nicht der eigenen Szene oder der eigenen sozialen Umgebung entstammen. Ich spreche hier auch als Vertreter von Niemand ist vergessen, der Gedenkinitiative an Dieter Eich. Er wurde in der Nacht vom 23. zum 24. Mai 2000 von Nazis in seiner Wohnung umgebracht, da er zu diesem Zeitpunkt erwerbslos war und da er nicht in das sozialdarwinistische Weltbild seiner Mörder passte. Auch danach war teilweise noch die Rede vom Trinker, der die Täter kannte, weil sie sich einmal im Kiosk getroffen hatten. Und auch die offizielle Anerkennung als rechter Mord ließ bis zum Mai 2018 auf sich warten. Aufgrund einer Untersuchung der TU Berlin kam die Polizei dann auch nicht mehr umhin, ihn auf die mittlerweile 9 Fälle zählende Liste der behördlich anerkannten Todesopfer von Neonazis in Berlin seit 1990 zu setzen. Unabhängig davon fanden zuvor schon immer wieder Demonstrationen, Kundgebungen und Veranstaltungen in Berlin-Buch statt, die sicherlich dazu beigetragen haben, dass er mittlerweile ein Begriff ist und sich die Deutung verändert hat. Auch wenn der Staat sich nicht dazu bequemt hätte, diese Tat als neonazistisch zu benennen, so bliebe dieser faschistische Mord trotzdem ins lokale Gedächtnis von Buch eingeschrieben. All dies spricht für ein selbstorganisiertes antifaschistisches Gedenken von unten. Bis jetzt nicht staatlich anerkannt wurden Nguyen Than Dung, der 2009 von einem rassistischen Bürgerwehrdeutschen in Marzahn erschossen wurde. Luke Holland, der 2012 mutmaßlich vom selben Täter erschossen wurde wie Burak Bektas. Ein Täter, in dessen Wohnung unter anderem Hitlerbüsten gefunden wurden, was laut Gericht aber kein Hinweis auf das Motiv des Mordes an Holland war. Oder auch Eugenio Bodnari, der 2016 am S-Bahnhof Lichtenberg vom rassistischen Betreiber des dortigen Edeka zu Tode geprügelt wurde, um nur ein paar zu nennen. Niemand ist vergessen ist für uns darum nicht nur irgendein Label, sondern es ist ein Versprechen. Und so haben wir vor 2 Jahren begonnen, als loses Netzwerk Gedenken in Berlin zu organisieren. An Guyen Fantou in Marzahn, an Ufuk Shahin und Beate Fischer in Reinickendorf, an Kurt Schneider in Lichtenberg. Auch das schon länger regelmäßig stattfindende Gedenken an Günter Schwanecke in Charlottenburg gehört in diese Reihe. Diese Aufzählung von Menschen ist nicht vollständig. Es sind aber vor allem jene, die in letzter Zeit von Gedenkinitiativen in Erinnerung gerufen wurden. Um die Arbeit dieser Initiativen über das Lokale hinaus bekannter zu machen, sowie um eine Übersicht über all jene zu bieten, die bisher eher unter dem Radar liefen, wurde begonnen, an einer Webseite zu arbeiten. Unter der Adresse berlin.niemandistvergessen.net sollen Informationen über die Opferrechte Morde in Berlin sowie Veranstaltungen wie die heutige gebündelt werden. Die Seite ist momentan noch im Aufbau. Mithilfe und auch weitere Informationen sind gern gesehen. Ihr findet dort auch eine E-Mail, über die ihr uns erreichen könnt. Also es ist berlin.niemandistvergessen.net, falls es sich jemand merken will. Das Gedenken an die Verstorbenen ist aber nur eine Seite der Medaille. Sie ist wichtig, um ihnen eine Stimme zu geben und auch zu mahnen, wozu die mörderische Ideologie der Faschisten führt, wenn sie in die Praxis umgesetzt wird. Genauso wichtig ist es dafür zu kämpfen, dass es nicht noch mehr Opfer gibt, dass sich die Nazis nicht durchsetzen können. Das bedeutet, aufzuklären über die Gefahr, die sich hinter ihrer Ideologie verbirgt und sich auch nicht davon täuschen zu lassen, wenn bürgerliche PolitikerInnen in Anzügen sie übernehmen. Das bedeutet, sich ihrer auch im Alltag entgegenzustellen, nicht den Mund zu halten. Das bedeutet, sich Nazis und Rassisten auf der Straße entgegenzustellen, wo immer sie sich versammeln wollen. Das heißt, zu verhindern, dass die AfD oder ihre Gesinnungsgenossen irgendwo Räume für ihre Veranstaltung bekommen. Das heißt aber auch, sich nicht spalten und vereinzeln zu lassen, sondern solidarisch zusammenzustehen und gemeinsam eine Perspektive gegen diese kapitalistische Gesellschaft und die bürgerliche Herrschaft aufzubauen, welche die Faschisten leider immer wieder neu hervorbringt. So, ich werde jetzt noch einen kurzen Terminblock anschließen. Erstmal ein bisschen weiterhin, kommt am 5. Januar nach Kreuzberg. Dort wird es ein Gedenken an Celalettin Kesim geben, dessen Ermordung durch türkische Faschisten sich zum 40. Mal jährt. Und könnt euch auch schon mal den 23. Mai in Buch vormerken. Dort wird eine Gedenkdemo anlässlich des 20. Todestags von Dieter Eich stattfinden. Als kleines Fazit würde ich es nochmal zusammenfassen mit den Worten von Mary Harris Jones, einer Mitbegründerin der Gewerkschaft Industrial Workers of the World, die meinte, pray for the dead, oder für die Atheisten könnten auch sagen, remember the dead and fight like hell for the living. Wir als Jugend müssen politisch aktiv sein und handeln, denn die Zukunft liegt in unseren Händen. Rechte Gewalt herrscht nach wie vor. Dies zeigen uns auch aktuelle Ereignisse. Doch statt diese tatsächlich zu bekämpfen, drängen Medien und Politik die Linke immer in eine kriminelle Ecke, um so die Gewalt gegen selbige zu rechtfertigen. Der Staat ist derweil auf dem rechten Auge immer noch blind. Dies gilt es zu bekämpfen. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Die Gefahr besteht immer noch. Einzelne Jugendliche müssen immer noch Angst haben vor rechten Anschlägen und Polizeigewalt. Trotzdem leisten wir weiterhin politische Arbeit. Wir, die SJB, die Solidarische Jugendbewegung, eine von vielen Antifa-Jugendgruppen, wir versuchen, die Jugend durch Bildung zu politisieren. Wir veranstalten Proteste und nehmen an diesen teil gegen Nazi-Propaganda und gegen Polizeigewalt. Unter anderem zeigen wir Solidarität mit Geflüchteten, Terrorisierten, Kriegsbetroffenen und Verfolgten. Wir sind Teil des Bündnis NAVI, Natürlichen Widerstand. Dort setzen wir uns aktiv für einen antikapitalistischen Umweltschutz ein. Außerdem kämpfen wir für Freiräume, wie zum Beispiel die Keimzelle in der Riga 94. Obwohl wir Silvio Meier nicht kannten, identifizieren wir uns mit seinen Idealen und versuchen, diese weiterhin umzusetzen. Wir zeigen Widerstand, damit wir Gewalttaten wie diese verhindern können. Danke. Radioaktiv Berlin, ihr hörtet Aufnahmen vom 21. November 2019 auf dem U-Bahnhof Samariterstraße in Friedrichshain. Gedenken an den von Nazis ermordeten Silvio Meyer. 1992 wurde er dort ermordet und jährlich versammeln sich Menschen an diesem Tag, um über rechten Terror sich auszutauschen, über Gegenstrategien zu überlegen und Mut zu finden, sich diesem Terror entgegenzustellen. Ausgehtipps für diese Woche. Wir haben euch diese Woche einen Mix aus Prozessbeobachtungen, Infoveranstaltungen und Radaumusik rausgesucht. Bei den Prozessbegleitungen, womit wir gleich beginnen, bin ich mir mal unsicher, ob das eigentlich in den Demo-Ticker oder in die Veranstaltungshinweise gehört. Anyway, wir machen es jetzt hier. Und zwar geht's los morgen am Donnerstag. Da ist ein erster Prozess wegen der Proteste gegen den Google Campus, der wird dort beginnen, und zwar um 9 Uhr. Und es wird dazu aufgerufen, wenn möglich, wenn Zeit ist, das solidarisch zu begleiten mit den Angeklagten. Aus dem Aufruf. Am 7.9.2018 wurde der geplante Google Campus in Kreuzberg besetzt. Kurz darauf legte Google seine Pläne für sein ehemaliges Umspannwerk erstmal auf Eis, im Gegensatz zur Justiz. Die Anmelderin der Kundgebung gegen Gentrifizierung und technologischen Angriff, die sich spontan vor dem Umspannwerk bildete, wurde wegen ihrer Rolle erst mit einem Strafbefehl und dann erstinstanzlich zu absurden 45 Tagessätzen wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz verurteilt. Jetzt geht die Farce in der zweiten Instanz weiter. Alles andere als Freispruch würde nur zeigen, auf welcher Seite der Barrikade die Rechtsprechung bei der Umstrukturierung der Stadt steht. Los geht's. Landgericht Berlin, Turmstraße 91 im Raum 3. 729. Kommt früher, stellt euch auf Vorkontrollen ein, bringt euren Ausweis mit, denn das ist nicht ungewöhnlich bei solchen Prozessen, dass die Justiz versucht, die Leute einzuschüchtern durch Ausweiskontrollen. Das Ganze ist am Landgericht in der Turmstraße 91 in Berlin-Moabit. Nahegelegener U-Bahnhof ist die Turmstraße auf der Linie U9 und das Ganze startet morgen früh um 9 Uhr. Ja, und ebenfalls morgen, aber um 18 Uhr, also abends, gibt es eine englischsprachige oder mehrsprachige Beratung, Hilfe, Sprechstunde über Gesetzgebung. Und ich lese das deswegen mal in Englisch vor. Free multi-language counseling with labor lawyer. Come with any questions regarding your contract, relationship with the company, unclear cases or dismissal. Available languages, German, English, Spanish, Italian. Es geht um Arbeitsrecht da, ne? Labor Law Counseling. Und das Ganze findet statt um 18 Uhr im Stadtteilladen Lunte, den findet ihr in der Weisestraße 53 in 12049 Berlin-Neukölln, nahe dem U-Bahnhof Bodinstraße auf der Linie U8. Eine weitere solidarische Prozessbeobachtung findet am Freitagmorgen statt, und zwar um 8 Uhr geht es darum, Freiheit für Yildiz, feministische Prozessbeobachtung in einem Gerichtsprozess, über den die Gruppe, die dazu aufruft, schreibt. Die kurdische Feministin Yildiz Aktaş wurde seit dem 25. Oktober 2019 gemäß § 129b als Mitglied einer sogenannten terroristischen Vereinigung der PKK im Ausland angeklagt. Ihr Leben lang kämpfte sie gegen das Patriarchat und die Vernichtungspolitik gegenüber Kurdinnen und Kurden in der Türkei. Kommt zur solidarischen Prozessbeobachtung Freiheit für alle Gefangenen. Und die findet statt ab 8 Uhr morgens am Freitag im Kammergericht Berlin, das ist in der Elsholzstraße 30 bis 33 in Berlin-Schöneberg, nahe dem U-Bahnhof Kleistpark auf der Linie U7. Und Samstagabend haben wir ein Konzert für euch herausgesucht, und zwar abends nach der Meuterei-Demo, über die wir später im Demo-Ticker auch noch reden. Und zwar ab 18 Uhr findet das Berlin Grindfest 2019 in der KVU statt. Vertretene Bands sind dort My Mind's Mine, sie kommen aus Leeuwarden in den Niederlanden, Tremor aus Berlin, Trigger aus Glauchau, TFB aus Trier, Convulsions aus El Ejido in Spanien und Trash Tape Therapy aus Berlin. Das Ganze startet ab 18 Uhr und die KVU findet in der Storkower Straße 119 in Berlin-Lichtenberg nahe dem S-Bahnhof Landsberger Allee oder auch dem S-Bahnhof Greifswalder Straße. Am Sonntag dann eine Diskussionsveranstaltung, und zwar ab 15 Uhr in der Kaderschmiede in Friedrichshain. Es geht um die bevorstehenden Räumungen und Aufrufen die Interkitionale und die Tumalwatt-Tage. Das ist eine Vollversammlung zu den bevorstehenden Räumungen aus dem Veranstaltungstext. Vor einigen Wochen wurde der Wagenplatz Diesela geräumt. Das Räumungsurteil gegen das Kneipenkollektiv Syndikat ist gefallen. Es folgen Räumungsprozesse gegen die Liebig 34, den Jugendclub Hotze, das Kneipenkollektiv Meuterei. Etliche weitere Orte sind aktuell räumungsbedroht oder verlieren ihre Mietverträge. Der Wagenplatz Sabogarden und die Platte in der Rummelsburger Bucht, der Köpi-Wagenplatz, die Lause 10, die Riga 94, der Gemeinschaftsgarten Prachttomate. Vielen anderen Projekten droht Ähnliches in der nahen Zukunft, zum Beispiel Cafetisch und allen Clubs und Wagenplätzen an der Autobahn 100 Baustelle oder der Rummelsburger Buchtschleuse. Wir wollen uns jetzt auf zukünftige Räumung vorbereiten, sie verhindern, sie nicht unbeantwortet lassen, denn jede Räumung ist eine zu viel. Kommt vorbei zur Vollversammlung, dort gibt es aktuelle Infos, eine offene Diskussion zur Tag-X-Kampagne und Strategie, um die Möglichkeiten zu unterstützen und mitzuwirken. Macht euch in euren Gruppen und Initiativen am besten vorher Gedanken zum Tag-X. Der Ort ist die Kaderschmiede, wo das stattfindet, und die befindet sich im Erdgeschoss Seitenflügel der Riga 94. Und falls die Zwischentür geschlossen sein sollte, klingelt draußen im Eingangsbereich die Riga 94, natürlich in der Riga Straße 94 in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U-Bahnhof Frankfurter Tor auf der Linie U5. So, und das waren die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Informationen aus der wunderbaren Welt des Widerstands zu Veranstaltungen, Terminen, Konzerten, Demonstrationen und so weiter und so fort, Partys natürlich auch viel, findet ihr unter dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Hi. Yo, P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Show. Wenden wir uns nun Mumia Abu Jamal zu, ein Journalist, der seit 1981 aus politischer Repression in den USA inhaftiert ist. Es gibt einige neuere Entwicklungen und es gab vor wenigen Tagen einen Rundbrief des Berliner Free Mumia Bündnisses und wir haben da mal ein paar Sachen draus uns angeschaut und wollen euch die jetzt erzählen. Es ist ja so, dass Mumia Abu Jamal nach knapp 38 Jahren Haft, am 9. Dezember wird sein 38. Haftjahrestag sein, nun wirklich kurz vor einem neuen Revisionsverfahren steht. Und die langjährige Gegnerschaft gegen Mumia Abu Jamal, das ist die Fraternal Order of Police, ein extrem rechter Lobbyverein von Polizistinnen und Law and Order Politikern, die versuchen mittels Maureen Faulkner, dass der Staatsanwalt in Philadelphia aus dem Verfahren ausgesetzt wird. Dieser Staatsanwalt heißt Larry Krasner, hat eine lange Karriere als Bürgerrechtsanwalt und hat vor wenigen Jahren sich entschieden, Staatsanwalt zu werden, um Strafrechtsreformen von innerhalb der Justiz zu betreiben. Denn er ist ein großer Gegner von rassistischer Polizeigewalt und von Masseninhaftierung und vor allen Dingen von der Verurteilung von armen Leuten, ohne dass es Beweise gibt, was ja in den USA ein Massenphänomen ist. Und Larry Krasner hat da einiges in Bewegung geleitet und die Philadelphia's Fraternal Order of Police hat den Glauben, dass er nicht die nötige Härte gegen den politisch missliebigen Journalisten Mumia Abu Jamal an den Tag legen wird, die bisher in der Staatsanwaltschaft und in den Gerichten in Philadelphia und vor allem im Bundesstaat Pennsylvania in den USA so gang und gäbe war. Deswegen wollen sie, dass er ausgewechselt wird, und zwar mit dem Generalstaatsanwalt von Pennsylvania, der heißt Shapiro. Und wie sie diesen juristischen Schritt begründen, das sind sie eigentlich offen geblieben. Sie sagen nur, dass Shapiro ein wesentlich sicherer Kantonat ist, der eben Law-and-Order-Politik oder diese rechte rassistische Politik vertritt, die jahrelang in Pennsylvania den Ton angegeben hat. Und sie fordern jetzt in einer gerichtlichen Eingabe, dass Larry Krasner aus Philadelphia, der von Amts wegen zuständig ist für den Fall, dieser Fall entzogen wird und auf eine höhere Ebene an diesen General Joshua Shapiro, Attorney General, also Generalstaatsanwalt Joshua Shapiro, übertragen wird. Ab dem 2. Dezember, also eigentlich ab Montag dieser Woche, war eine Antwort von Larry Krasner erwartet auf mehrere gerichtliche Eingaben der Verteidigung von Mumia Abu-Jamal. Die fordern ja nicht nur eine Neuverhandlung, sondern eigentlich auch unmittelbar seine Freilassung, denn es ist ziemlich offensichtlich, dass Mumia Abu-Jamal nicht nur kein faires Verfahren 1982 hatte, als er verurteilt wurde, angeblich einen Polizisten namens Daniel Faulkner ermordet zu haben, sondern dass er diese Tat auch tatsächlich nicht begangen hat, dass die Staatsanwaltschaft damals Zeugen beeinflusst und manipuliert hat, die Jury manipuliert hat und vor allen Dingen in der Juryauswahl schon extrem rassistisch vorgegangen ist, um zu verhindern, dass Afroamerikaner und Afroamerikaner dort in der Jury sitzen. Das alles ist belegt und deswegen könnte der Staatsanwalt Larry Krasner bereits jetzt eine Freilassung von Mumia Abu-Jamal beantragen, denn er hätte Kraft seines Amtes die Möglichkeit. Mit der Antwort von Larry Krasner auf die Eingaben von Mumias Verteidigung wurde, wie gesagt, seit Anfang dieser Woche, seit dem 2. Dezember gewartet. Noch wissen wir nicht, was da rausgekommen ist. Wir werden es in einer der nächsten Sendungen berichten. Das Berliner Free-Mumia-Bündnis informiert ferner darüber, dass ja am 9. Dezember, das ist kommende Woche Montag, der 38. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal ist. Und für all diejenigen, die den Namen vielleicht mal gehört haben, sich vielleicht auch für interessieren, ein antirassistischer Kampf gegen Repression, gegen politische Repression in Pennsylvania, aber vielleicht nicht mehr die genauen Details kennen, weil die ja seit vielen Jahren zwar immer mal wieder erzählt wurden, aber trotzdem Jüngeren vielleicht nicht geläufig sind. Für all diejenigen gibt es die Chance, einen sehr ausführlichen Dokumentarfilm über ihn zu sehen, der heißt A Long Distance Revolutionary, also der Langstreckenrevolutionär. Der Film erschien 2012, ist einige Jahre alt, aber die ganze Hintergrundgeschichte, die sozialen Bewegungen und Kämpfe, aus denen Mumia Abu-Jamal selbst entstammt und seine Arbeit als Journalist, werden in dem Film hervorragend dargestellt. Dieser Film läuft am Dienstag, den 10. Dezember, also einen Tag nach seinem Haftjahrestag, im Stadtteilladen Lunte. Die findet ihr an der Weisestraße 53 in 12049 Berlin-Neukölln. Nahegelegener U-Bahnhof ist der U-Bahnhof Bodinstraße auf der Linie U8. Und da gibt es halt, wie gesagt, ausführliche Hintergrundinfos zu, wer ist Mumia Abu-Jamal, warum sitzt er im Knast und warum engagieren sich so viele Leute in den USA, aber auch darüber hinaus für seine Freilassung. Ferner wurde noch angekündigt, dass eine langjährige Unterstützerin von Mumia namens Johanna Fernandez im kommenden März eine Informationsrundreise zu Mumia machen wird durch die Bundesrepublik. Es wird auch eine Veranstaltung in Berlin geben, das Datum ist bis jetzt noch unbekannt, aber auch das wird demnächst sich klären. Und Johanna Fernandez, das weiß ich persönlich, war auch 2012 einmal in Deutschland wegen Mumia Abu-Jamal zu Gast. Sie hat dort eine Veranstaltung auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz gemacht und verschiedene andere, ich glaube in Frankfurt, weiß gar nicht mehr genau wo. Auf jeden Fall war sie auch in einigen Orten. Sie ist eine sehr interessante Rednerin. Sie ist seit vielen Jahren engagiert in der Kampagne. Sie arbeitet mit im Spendenkomitee für Mumias Verteidigung. Sie ist Angestellte der Verteidigung, hat also regelmäßig Zugang zu Mumia, unterhält sich viel direkt mit ihm und ist aber auch auf allen aktivistischen Kampagnenschritten in New York, in Philadelphia und sonst wo in den USA mit dabei, wenn auf der Straße Menschen die Freiheit von Mumia fordern. Diese Frau ist also im März 2020 zu Besuch, wird sie in Berlin sein und wir werden im Vorfeld bestimmt noch genauer darüber berichten und euch auf diese Veranstaltung aufmerksam machen. Das waren jetzt aktuelle Informationen über Mumia Abu-Jamal und den Kampf um seine Freiheit. Wie gesagt, Fortsetzung ganz sicher folgt. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Radyoaktif Demo Ticker. Am Donnerstag, also morgen um 19 Uhr, gibt es eine Demonstration gegen Verdrängung. In Kreuzberg startet die. Und zwar an der Markthalle 9 in der Eisenbahnstraße 41. Das ist nahe dem U-Bahnhof Görlitzer Park auf der Linie U1. Und die Veranstalterinnen sagen Folgendes in ihrem kurzen Aufruf: Gegen hohe Mieten, Verdrängung und Vertreibung. Gentrifizierung und Touristik Gentrifizierung stoppen, Immobilienkonzerne enteignen, weg mit Airbnb. Bedrohte Projekte verteidigen, Kiezmarkthalle statt Luxusfoodhalle. Start ist also an der Eisenbahnstraße 41 vor dem Eingang der Markthalle 9 in Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos findet ihr auf dem Blog kreuzberg36.noblog.org. Und die Markthalle 9 in der Eisenbahnstraße 41 ist halt nahe an dem U-Bahnhof Görlitzer Park auf der Linie U1. Am Samstag ebenfalls eine Demonstration gegen Verdrängung, und zwar um 15 Uhr startet die am Görlitzer Park, und es geht um die Kiezkneipe Meuterei aus der Reichenberger Straße. Die schreiben: Der Prozesstermin der räumungsbedrohten Kollektivkiezkneipe Meuterei wurde auf den 23. Januar 2020 um 9 Uhr am Landgericht Tegeler Weg festgelegt. Nachdem wir 1000 Leute für die Meuterei auf die Straße bekommen, eine Überlandfahrt nach Zossen gemacht und den Landwehrkanal bezwungen haben, wollen wir noch einen draufsetzen und mit euch die Berliner Luft genießen. Wir werden im Görli Drachen steigen lassen. Es gibt Luftballons, Zeppeline, Goton-Gigs und schwebende Transbis. Wir werden die Immobilienvögel aufspüren und ihren Höhenflug beenden. Laut, bunt und meuternd schweben wir durch den Kiez, denn Immobilienvögel zu Federkissen. Um 15 Uhr ist also Drachen steigen lassen im Görli, und ab 16.30 Uhr startet eine Demonstration. Es gibt auch weitere Informationen rund um die Kampagne gegen die Räumung der Meuterei in der Reichenberger Straße, und das ist ein Blog, der heißt leutefuerdiemeute.noblogs.org, und da könnt ihr weitere Dinge finden. Ja, das war der Demo-Ticker für diese Woche auf Radioaktiv Berlin. Weitere interessante Informationen rund um Proteste und Hintergrund und weitere Dinge mehr aus der wunderbaren Welt des Widerstands findet ihr auf dem Internetblog www.stressfaktor.squad.net. So, Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende zu. Gleich geht's hier im Studio Ansagetag auf den freien Radios von Berlin und Brandenburg weiter mit dem Transgender Radio Berlin. Ich glaube, es ist schon die 44. Ausgabe, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin. Und das hört ihr jetzt gleich im Anschluss zur vollen Stunde um 17 Uhr. Ich verabschiede mich, möchte darauf hinweisen, dass wir einen Blogumzug hatten. Und zwar sind wir nicht mehr auf blogsport.de zu finden, wer sich zum Beispiel für unseren Podcast oder andere Sachen interessiert, sondern Radioaktiv Berlin hat jetzt bei nostate.net ein Profil. Also wir heißen im Internet jetzt radioaktivberlin.nostate.net. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir heute Abend um 22 Uhr eine Sondersendung haben. Da werden wir einen Beitrag bringen, den wir auf den Anti-Knast-Tagen im Oktober beigebracht haben. Es geht da um Betrachtung zum sächsischen Polizeigesetz und zur Arbeit dagegen, gegen Obrigkeits- und Überwachungsstaat. Denn diese Sichtweisen und Erfahrungen sind sehr interessant, weit über Sachsen hinaus, bestimmt auch für Hörerinnen und Hörer hier in Berlin und Brandenburg interessant. Das könnt ihr um 22 Uhr hier auf den Frequenzen des Freien Radios Berlin-Brandenburg hören, auf der 88,4 in Berlin und der 90,7 in Potsdam. Ansonsten macht's gut, und das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Also bis dahin, beziehungsweise bis wir uns demnächst wieder hören. Macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather. And an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer,